Abendgedicht. Der Tag geht zu Ende, der Abend kommt, überall leuchten die Lichter. Wenn jemand das schöner als ich hier beschreibt, dann nennt man ihn einen Autor.